nach der Art der Leute Pharaons und derjenigen vor ihnen. Sie erklärten die Zeichen ihres Herrn für Lüge, und da vernichteten wir sie für ihre Sünden, und wir ließen die Leute Pharaons ertrinken. Sie alle waren ungerecht.